Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2. 172 an Goethe, Jena, den 24. Juni 1796. Sie haben wohl recht, dass die Broschüre mich in eine eigene Welt führen werde. Mein Leben lang hätte ich in mir selbst so eine Fratzensammlung nicht zusammenbringen können, und jeder Strich trägt den Stempel, dass man aus der Natur geschöpft hat. Es ist wirklich kein unmerkwürdiges Machwerk, so grob und plump es auch ist, und hat mich recht divertiert. Auch das gefällt mir, dass die politischen Feindschaften doch auch einen humoristischen Ausdruck zu nehmen anfangen. Es sollte wirklich Nachahmer finden. Meyers Lebhaftigkeit hat mich recht belustigt, und dass er mitten in seinem Italien die deutschen Affen und Esel sich so herzlich angelegen sein lässt. Schreiben Sie ihm nur, dass es ganz von ihm abhänge, wann er sich in dieses Gefecht der Troja und Achäer mischen wolle. Er kann es gleich in dem ersten Brief tun, den er an sie schreibt und den wir drucken lassen können. Humboldt schrieb mir vorigen Mittwoch nur zwei Zeilen, um sein Nichtschreiben zu entschuldigen, auch bei Ihnen. Er wird Ihnen morgen die Idylle zurücksenden, auf die er gerne ausführlich antworten wollte. Seine Mutter wird bald sterben, und das hält ihn denn wahrscheinlich länger in B fest. An Zelter schreibe ich, sobald ich ihm etwas zu senden weiß. Rieten Sie mir, meine Ceres komponieren zu lassen? Für den Gesang wäre sie wohl ein gutes Thema, wenn sie nicht zu groß ist. Indes haben wir außer dem, was von Ihnen ist, wenig anderes für die Musik zu hoffen. Dass Sie ein Lied aus dem Meister in den Almanach geben können, ist köstlich. Nun wahrhaftig, wir wollen auf den diesjährigen Almanach uns etwas einbilden. Die Xenien erhalten Sie Montag früh ganz gewiss. Es sind nach Abzug der Weggebliebenen noch 630 bis 40, und ich denke nicht, dass mehr als 15 oder 20 von diesen werden ausgemustert werden, da der Zusammenhang und die Vollständigkeit wohl noch 80 neue nötig machen, so wird die Zahl wohl auf 700 bleiben. Montag ein mehreres. Leben Sie recht wohl, SCH.